1. Timotheus, Kapitel 4. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel, durch die so in Gleisnerei Lügenredner sind und Brandmal in ihrem Gewissen haben, und verbieten, ehelich zu werden und zu meiden die Speisen, die Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Danksagung, den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alle Kreatur Gottes ist gut und nichts verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiliget durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn du den Brüdern solches vorhältst, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei welcher du immer da gewesen bist. Der ungeistlichen aber und altvetterlichen Fabeln entschlage dich, übe dich selbst aber an der Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig nütz, aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütz und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist je gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Denn dahin arbeiten wir auch und werden geschmäht, dass wir auf den lebendigen Gott gehofft haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, sonderlich aber der Gläubigen. Solches Gebäut und Lehre. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild den Gläubigen, im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Halt an mit Lesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht aus der Acht die Gabe, die dir gegeben ist, durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Solches warte, damit gehe um, auf dass dein Zunehmen in allen Dingen offenbar sei. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die dich hören.